oder dass sie nicht etwa sagen soll, wenn Allah mich nur recht geleitet hätte, würde ich bestimmt zu den Gottesfürchtigen gehören.